Für euch ist Naruto am Start und ich will Hokage werden. Ein echter Ninja muss sich aber auch in Interviews gut schlagen. Und wenn ihr das nicht bis zum Ende anhört, müsst ihr es erstmal mit meinem Rasengan aufnehmen! Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu den Synchronsprecher-Interviews. Diesmal Ausgabe 28 und diesmal bei mir Henning Nören. Ihn kennt ihr sicherlich als neue deutsche Stimme von Naruto. Er hat gesprochen in Code Geass Ashley Ashura, in Durarara spricht er demnächst Shinra Kishitani und in der britischen TV-Serie Borgia zum Beispiel Rodrigo Borgia. Hallo Henning. Hallo. Hi. Ich würde mal sagen, wir starten direkt mal durch. Gerne, gerne. Und natürlich mit der Frage, wie bist du überhaupt zum Synchronsprechen gekommen? Die Lieblingsfrage, die Standardfrage. Die Lieblingsfrage aller, die Standardfrage. Die alle schon langweilt. Nein, natürlich nicht. Weil jeder hat eine andere Geschichte. Jetzt nenn uns deine. Ja, es war relativ klassisch. Ich bin in Hannover zur Hochschule, an die Hochschule gegangen und habe da Schauspiel studiert. Und habe dann eine Sprechausbildung gekriegt und was man da eben sonst so bekommt, ein Radioseminar. Das heißt, wir haben für den NDR so kleine Projekte gemacht. Und da habe ich meine ersten Feature gemacht. Das war so meine erste Mikrofonarbeit. Dass du ja so, ne, so Feature, kleines Hörspiel, solche Geschichten da machst. Und zum Ende deines Studiums machst du ein ZAV, also das zentrale Bühnenvorsprechen für die Intendanten. Dann hast du ungefähr noch so ein halbes, dreiviertel Jahr Uni und bereitest dich auf diesen Abschluss vor. Und in der Zeit dachte ich so, also jetzt nur irgendwie immer Theater und nur ins Theater, also weiß ich nicht so. Der Job hat so viel Bandbreite und mir hat diese Mikrofonarbeit so viel Spaß gemacht. Und dann meinte eine Kollegin zu mir vom Theater, meinte, du, ich habe mit Synchron angefangen, das macht total Spaß hier in Hannover, und hat mir eine Nummer gegeben, meinte, ruf der doch mal an. Und dann dachte ich, Mann, Synchron, ja, warum nicht? Ich probiere das mal. Und hatte dann Glück, die hatten auch Bock, meinten so, ja, klar, und wir nehmen uns auch ein bisschen Zeit, dir das überhaupt mal zu zeigen, weil ich hatte wirklich keine Ahnung. Also ich habe das nie gemacht vorher. Es gibt ja viele, die so als Kinder schon so in das Synchron-Ding gerutscht sind und dann ja einfach schon immer Synchronsprecher irgendwie gewesen sind. Und dann habe ich da angefangen, in so einem kleinen Atelier. Hauptsächlich irgendwelche japanischen Kriegsfilme, völlig unübersichtliche Filme, wo du manchmal gar nicht wusstest, wer es jetzt eigentlich wäre, aber es war gar nicht schlecht zum Lernen, weil die haben sich echt Zeit genommen und dir gezeigt, wie es funktioniert, auf vier sprechen, haben dir erklärt, was die Zeichen im Buch bedeuten. Den Luxus hast du heute kaum noch. Also wenn du jetzt in Berlin irgendwo anfangen willst zu sprechen, ist so ein Zeitdruck, also das hast du gar nicht. Da habe ich dann angefangen. Das lief gut und das hat auch Spaß gemacht. Und dann bin ich auch durch Zufall, hat mir eine Kollegin wieder jemand anderes gesagt beim NDR, war das, ich meinte, Mensch, ich mache viel in Hamburg und ruf doch mal den und den an und stell dich da mal vor. Und dann bin ich dahin gefahren in ein Studio und ich hatte Glück, dass an dem Tag gerade irgendwie eine kleine Rolle zu besetzen war. Und dann konnte ich da direkt mal lossprechen und es einfach probieren. Und das hat ihnen gefallen. Das war sogar eine Rolle, die dann immer mal wieder kam. Und so habe ich so meinen ersten Fuß da reingekriegt. Und weil die oft nur Leute nehmen, die aus der Gegend kommen. Also wenn du jetzt nicht wirklich aus Hamburg bist, dann ist es unwahrscheinlich oder sehr viel schwieriger, weil die holen dich nicht für kleine Rollen, weil das ist einfach vom Aufwand irgendwie, lohnt sich das ja auch nicht. Also habe ich einfach gesagt, ja, ich wohne in Hamburg, habe die Adresse von einem Freund angegeben, der in Hamburg wohnt, und bin dann da einfach immer hingefahren zu so kleineren Jobs. Ne? Also ich bin für jeden Take dann aus Hannover immer rüber gependelt. Einfach, weil ich da einen Fuß reinkriegen wollte. Und so ging das dann weiter. Und dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen und habe mich hier bei den Studios vorgestellt. Ein paar Regisseure aus Hamburg haben in Berlin was gemacht, haben mich dann mitgenommen. Und dann habe ich hier nach und nach so die Studios kennengelernt. Und so ist dann irgendwie eins zum anderen gekommen. So bin ich da reingerutscht. Interessant, also auch einen sehr hohen Aufwand dann betrieben. Ich habe am Anfang richtig drauf bezahlt. Ich habe am Anfang richtig Geld drauf bezahlt, weil die Bahntickets und so waren sehr viel teurer als die Kohle, die ich mit den paar Takes gemacht habe am Anfang. Aber es war mir wirklich egal, weil ich wollte, dass mir das richtig Spaß gemacht. In Hamburg wurde dann auch zum ersten Mal mit einem Cutter gearbeitet. Das war in Hannover nicht so aus Kostengründen. Also zum ersten Mal gab es einen Regisseur, der sich wirklich nur um Spiel kümmert. Weil das hatte mich am Anfang, fand ich das so ein bisschen frustrierend, wenn du die ganze Zeit nur selber gucken musst, bin ich jetzt irgendwie lippensynchron, habe ich die Labiale getroffen, wie auch immer, wie teile ich mir die Sachen auf? Und auf das Spiel kann aus Zeitgründen gar keiner mehr eingehen. Und jetzt war es so, dass da kümmert sich der Cutter drum, der sagt dir die Sachen. Und dann war es einfach, es ging um Spiel viel mehr. Also ich konnte viel mehr spielen, mich viel mehr ausprobieren. Das war eine super Erfahrung. Und das hat total Spaß gemacht. Auch wenn es brutal schwer ist. Also das vergisst man jetzt, auch wenn man das schon länger gemacht hat. Aber wenn ich mal so wirklich überlege, wie das am Anfang war, das ist die komplette Überforderung mit allem. Das ist, du weißt nicht, wie du dir den Text so schnell merken sollst. Vorne passiert was, an der Seite sagt dir jemand dies, hinten sagt dir einer das. Es ist viel auf einmal am Anfang. Ich war total überfordert. Ich dachte, ich schaffe das nicht. Ich krieg das nicht hin. Was war denn so deine erste große Rolle dann? Meine erste große Rolle war ein Film. Das war in Hannover. Das war der Sohn des Hauptdarstellers. Ich habe jetzt leider den Titel des Films vergessen. Gar kein schlechter Film. Irgendein Horrorfilm. Und das war so das erste Mal, dass ich dachte, wow, okay, cool. Weil es ist natürlich was ganz anderes, ob du jetzt mal irgendwie ganz normalen Menschen mit seinen Problemen sprichst, als einfach nur irgendwelche Kriegsfilme, wo es die meiste Zeit immer nur, ja, nein, hier drüben, Vorsicht! So, das war das. Und es war auch mal was anderes, dann amerikanische Filme, weil die hatten halt viel asiatische Sachen. Und es ist halt auch was ganz anderes, wenn du dann einen japanischen Kollegen hast, der und du sollst dann irgendwie sagen, oh, deine Haare sind so schön. Deine Haare sind wunderschön. Ist was ganz anderes, als wenn du dann irgendwie mal eine amerikanische Vorlage hast. Und dann eine andere große Sache, die wir in Hannover aufgenommen haben, war Park Road, hieß das. Ist, glaube ich, noch nicht gesendet worden. Aus, keine Ahnung, welchen Gründen. Das hat Servus TV sich nämlich gekauft, soweit ich das weiß. Und bisher ist das, glaube ich, nicht gesendet worden. Park Road, das ist eine geile, ich glaube, dänische Serie über mich in dem Fall und meine Schwestern, also ein leicht koksabhängiger Koch, der aus Versehen, seine Schwester aus Versehen hat sie seinen Dealer umgebracht und sie sind jetzt auf der Flucht und landen in einer kleinen Parksiedlung, in einer kleinen, so einer Schrebergartenkolonie in Dänemark und haben dann völlig absurde Nachbarn, eine Alkoholikerin nebenan, irgendein Exhibitionist, der da immer rumläuft, und da erleben die verrücktesten Sachen und es ist so, so dänisch, typisch, sehr viel Humor, schwarzer Humor, aber dann auch wieder total gefühlvoll und das war eine super, super schöne Serie. Also hoffentlich kommt die irgendwann mal. Das war so eine der ersten wirklich großen Sachen, wo ich dachte, wow, toll, das trauen die mir schon zu. Und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Interessant, ja, mal sehen, da muss man auf jeden Fall die Augen offen halten bei der Serie. Also ich werde es auf jeden Fall posten, wenn ich weiß, dass es irgendwo kommt, weil ich die auch gerne sehen würde. Es waren super, sind super Schauspieler gewesen, eine tolle Serie, aber wie das so ist, den Sendeplatz muss man halt erstmal finden. Und es ist auch die Frage, ob es jedem gefallen würde, ist halt ein spezieller Humor und ja, vielleicht suchen sie noch nach dem passenden Sendeplatz dafür, keine Ahnung. Was fällt dir denn persönlich leicht und was ist eher schwierig? Sagst du, Multitasking ist am Anfang ganz schön überfordernd? Absolut, absolut. Und was meinst du, was mir leicht fällt? Ja, genau. An dem Job? Weiß ich nicht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, je besser der Schauspieler ist, dem ich die Stimme gebe, also je besser er spielt, je mehr er spielt, umso leichter ist es für mich. Ich tue mich total schwer mit so Schauspielern, wo im Gesicht nichts passiert, weil ich meine, wir haben eben hauptsächlich das Gesicht, das ist das, wo wir wirklich hingucken und ja versuchen, jede Regung irgendwie mitzunehmen. Und wenn du da jemanden hast, wo du wirklich nichts ablesen kannst, irgend so ein Fernsehschönling irgendwie, wo du denkst, ja, toll, da kommt aber nichts rüber, dann tut man sich sehr, sehr schwer, weil das löst halt nicht viel in dir aus. Aber es gibt dann eben wirklich Schauspieler, wo du denkst, wow, da passiert ganz, ganz viel und ich muss überhaupt nicht viel machen, weil ich krieg ganz, ganz viel einfach durch das Gucken, einfach dadurch, dass ich sehe, was spüre und dann fließt es. Und natürlich auch, wenn das Buch gut ist, dann kann das besser nicht passieren. Aber das ist manchmal schwierig, wenn du dann eben Leute hast, wo du merkst, oh, keine Ahnung, was du da machst, aber ich glaub's dir nicht, zum Beispiel. Siehst ja auch manche, ja, es passiert oft, du siehst dann Leute und denkst so, ich glaub dir nichts von dem, was da gerade passiert. Passiert gerne in so Mystery-Serien, die ja auch natürlich ein bisschen absurd sind, also irgendwelche Vampirgeschichten und dann wird es immer natürlich total tragisch und die Welt muss gerettet werden und dann ist oft, es ist sehr, sehr cheesy und oft denkst du so, ja, da passiert bei euch nicht viel und das siehst du schon, dass bei denen dann oft auch selber als Spieler nicht so ganz viel im Kopf abgeht, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ist nicht bei allen so, aber wenn es so ist, in den seltenen Fällen, dann fällt mir das schwer. Du bist ja auch selber Schauspieler. Genau. Dann fällt es dir vielleicht auch leichter, das einzuschätzen. Ja, ja, schon. Also natürlich fragst du dich, das ist, glaube ich, so eine Berufskrankheit immer, wie hätte ich es gemacht? Und man wird natürlich auch viel kritischer, klar. Ich erlebe das immer wieder, dass ich so in Filme gehe und wenn ich mal mit Leuten gehe, die mit dem Fach jetzt gar nichts zu tun haben, die sind viel gnädiger beim Zugucken. Die sagen so, echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Und man selbst ist so, was? Wie? Aber, oh Mann. Und, oder das war total toll und geil. Und oder es war irgendwie total unglaubwürdig. Und die anderen gucken einfach nur. Und so, es ist einfach, war cool oder war nicht gut. Und diese Unschuld hat man so ein bisschen verloren, glaube ich, wenn man sich mit der Materie halt irgendwie beschäftigt. Das ist, glaube ich, immer so. Also wenn man irgendwie aus dem Kino kommt und man fragt denjenigen, mit dem man dort war, so, ja, und, wie fandst du? Ja, war doch ganz okay. Ja, so, ja, und genau. Weiter? Ja, ja. Hast du noch mehr auf Lager? Ja, ja. Also, ich meine, das war doch so und das war doch so und das haben sie doch eher so gemacht. Ja, ja, war insgesamt okay. So diese Dialoge. Der eine will sich halt mega mit auseinandersetzen. Ja, aber es ist ja auch das gute Recht. Ich meine, die Sachen sind ja auch hauptsächlich für Leute gemacht, die jetzt nicht aus der Branche kommen irgendwie. Und die sollen ja auch einfach nur eine gute Zeit haben. Und ganz ehrlich, wenn alles gut läuft und es richtig gut war, dann mache ich mir die Gedanken ja auch nicht. Ich merke eigentlich immer nur, dass irgendwas nicht stimmt, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, was gerade passiert. Das ist ja auch wie mit Synchron auch. Wenn ich über die Stimme nachdenke, dann ist irgendwas ist komisch. Aber wenn es einfach drauf passt und ich mir darüber gar keine Gedanken mache, dann, ja, haben da irgendwie alle einen geilen Job gemacht. Das stimmt. Das muss man sagen. Das ist der Umkehrschluss. Oder? Also, das ist dann, ja. Also, erst wenn es einem irgendwie auffällt, ist irgendwas falsch. Und so ist das mit Filmen und Serien auch. Irgendwie erst, wenn du denkst, hä, irgendwas passt für mich, irgendwas fühlt sich komisch an, dann ist das auch meistens so. Dann stimmt da auch irgendwas nicht. Da kann man seinem Gefühl schon trauen. Ja, oder man schläft eine Nacht drüber und denkt dann so, ah, stimmt. Mhm. Das hätten sie besser lösen können. Genau. Und schreibt dann einen Brief und sagt, also, ich hätte das jetzt so und so gemacht. Genau. Naja. Sehr geehrter Herr Steven Spielberg. Ja, also hören Sie mal, genau, das war aber nicht so. Als Einschreiben, damit es auch ankommt. Unbedingt. Das bringe ich persönlich vorbei. Es ist aber, das habe ich auch neulich im Radio gehört, das meinte irgendein Schriftsteller auch, der meinte, es ist eine Berufskrankheit. Ich kann kaum noch andere Bücher lesen, weil es ist nicht mehr entspannt. Du sitzt nicht mehr vor einem Buch und lässt dich total davon tragen und einfangen, sondern du denkst nur nach, ah, so hat er das gemacht. Und ah, hätte ich anders gemacht. Und oder du kennst den Kollegen, weißt du, man ist so ein bisschen dieses unschuldige, einfach nur gucken oder einfach nur hören, ist so ein bisschen getrübt. Gäbe es denn eine Rolle, die du gerne mal sprechen würdest oder vielleicht in der Vergangenheit gesprochen hättest oder was wo du sagst, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Im Anime-Bereich? Nö, generell. Oh, generell. Also, es ist natürlich jetzt, also wenn ich jetzt ein bisschen älter wäre, dann wäre so ein Schauspieler vom Format DiCaprio ist natürlich mega. Also, weil das Tolle bei dem finde ich einfach. Vor allem, im Revenant, da hast du bestimmt ganz viel zu synchronisieren. Ja, gut, das ist dann natürlich so, Mist, verdammt, aber weißt du, diese Bandbreite, die er halt jedes Mal anbietet, also dass er sich mit jedem Film auch neu erfindet und trotzdem ich sehe dem einfach rasend gerne zu. Als Zuschauer ist das für mich jemand, wo ich sage, wow, ich gucke dem wahnsinnig gerne zu, egal was er macht. Weil eben immer was passiert. Er ist immer dran an etwas. Und solche Schauspieler sind natürlich einfach großartig. Der hat nur eine wunderbare deutsche Synchronstimme. Und ich bin jetzt da auch eine andere Altersgruppe, glaube ich. Naja. Aber ja, klar, doch, eigentlich. Man das wird schon, ja immer eher, aber ich meine, aber das ist ja jetzt Typ, Vorstellung. Ne? Ja, in der Vorstellung wäre das zumindest vom Format ein Schauspiel, wo ich sage, wow, geil. Also auch jetzt schauspielerisch ein Vorbild für dich? Total, ich finde den Wahnsinn, wahnsinnig wirklich, was der sich immer, also ich bewundere mehrere Sachen, vor allem sein Gespür zum Beispiel für Drehbücher, das ist auch eine ganz, ganz große Kunst. Also das wäre so eine Frage, die ich immer stellen würde, nach welchen Gesichtspunkten er oder wer eigentlich diese Drehbücher aussucht für ihn. Weil ich glaube nicht, dass er sich da ganz alleine hinsetzt und sagt, ach ja, hier den oder das nicht, sondern der wird da schon auch ein paar Leute haben, die gucken. Und der hat einfach richtig gute Entscheidungen getroffen. Der hätte für immer in dieser Schmuse-Teenie-Poster-Ecke bleiben können. Aber hat dann echt einen geilen Weg mit Scorsese eingeschlagen. Und das allein schon ist irgendwie toll, ne? Also so den Weg, den er macht und auch, dass er so und wie es dann letztlich spielt, ist sowieso super. Auf der anderen Seite denke ich gerade, wäre vielleicht nicht so schön, weil wenn ich ihn natürlich sprechen würde, könnte ich ihn auch überhaupt nicht mehr angucken, weißt du? Weil dann, das nimmt einem dann irgendwie auch wieder was. Also vielleicht ganz gut, dass es nicht so ist. Ja, das ist dann immer so der Tipp dann zum Abend hin, wenn nichts irgendwie läuft, was man gucken kann oder so, dann sagt man einfach, gut, dann gucken wir uns den DiCaprio-Film an. Kann man nichts mit falsch machen. Ja, aber hallo. So die Erkenntnis. Wobei ich im Moment wirklich viele so, also ich komme nicht so wirklich viel zum Gucken. Die Frage hatte ich auf Facebook nämlich auch schon gelesen, was so meine Lieblingsserien, ob ich so Lieblingsserien auch im Anime-Bereich habe. Und ich komme halt so wenig dazu, fernzusehen, weil ich halt meist, oder DVD, oder weil ich halt viel im Studio bin. Und wenn du den ganzen Tag im Studio warst, dann hast du oft abends überhaupt keinen Bock mehr, dich vor diese Kiste zu setzen, weil du bist echt, dir schwirrt der Kopf und du willst irgendwie alles andere als irgendwie was gucken. Ja, glaube ich. Aber da gibt es natürlich auch geile Serien, wo du denkst, wow, cool, da tut sich so viel und das ist so ein Glück für uns Synchronsprecher, wo ja oft so als Schauspieler die Serien- und Filmlandschaft im deutschen Fernsehen so ein bisschen, ja, jetzt vielleicht nicht so rasend spannend ist, hast du eben so im Synchron immer das Glück, mit tollen Stoffen konfrontiert zu werden. Ja, Boardwalk Empire, wo ich in der letzten Staffel eine Rolle übernehmen durfte. Borgia hattest du schon genannt. Das sind so Serien, dann diese Parkroad-Geschichte, was ganz anderes aus Dänemark. Ich habe so ein paar französische Serien jetzt gemacht, die einfach, ja, wo du dir als Schauspieler die Finger danach lecken würdest, wenn du das hier wirklich spielen dürftest. Und so hast du die Möglichkeit, das über Synchron zu machen. Und tollen Leuten echt, ja, bei der Arbeit zuzugucken und einfach. Aber was glaubst du, woran liegt das? Ich meine, du hast jetzt gespielt Notruf Hafenkante, In aller Freundschaft, Soko Köln, Soko Leipzig. Das sind ja jetzt eher so, würde fast sagen, so typisch deutsche Formate. Ja. Aber woran liegt das, dass man so nicht diese nächste Stufe erreicht in Deutschland, finde ich persönlich? Du meinst so, was den Qualitätssprung in den Serien angeht? Also, ja, so, ich, genau. Es gibt ja schon ein paar Serien, die jetzt, also ja, es gibt schon so ein paar Serien, die, ich muss mal ganz kurz aus dem Fenster gucken, nicht, dass da unten jetzt einer vom ZDF oder ARD, die da unten parkt schon so ein Lieferwagen. Nein, ich glaube, die haben sich lange damit schwer getan, aber es tut sich so ein bisschen was, weil sie halt einfach sehen, dass der Druck ist enorm. Amazon kommt mit neuen, auch tollen Serien, Netflix macht viele Eigenproduktionen, HBO, BBC ja sowieso, also da kommt so viel an geilen Serien auf uns zu, dass die gar nicht anders können, als irgendwie jetzt auch nachziehen. Und es gibt ein paar tolle Sachen im deutschen Fernsehen. Tatortreiniger ist so eine Nummer, wo ich dachte, schade nur, dass es zu so fiesen Sendezeiten kommt, aber gut, du kannst die Sachen in der Mediathek ja trotzdem angucken. Club der Roten Bänder auf Vox ist eine spannende Geschichte, weil es einfach eine ganz andere Geschichte ist. Neue Geschichte, so noch nicht erzählt, mit tollen Schauspielern, tollen jungen Schauspielern und toller Kamera, tollen Ideen. Also es tut sich schon was. Es gibt ja noch eine ganze Reihe von Serien. Also vielleicht muss es einfach mehr in den Vordergrund gerückt werden. Ja. Ich meine, was kommt denn als deutscher Film im Kino? Denn Til Schweiger, Ausrufezeichen vielleicht. Wow! Aber sonst. Fetter Til Schweiger-Diss. Ja. Til? Also ich muss mal ganz kurz telefonieren. Til, hast du das? Ich höre da nicht hin. Der sitzt schon wieder, der schreibt schon. Pass auf, heute hast du was auf deiner Facebook-Seite. Ja, genau. Der markiert mich gleich. Ich glaube, das Problem ist einfach so, wenige Leute setzen sich noch zu einer bestimmten Uhrzeit vor den Fernseher. Also wer sagt, kann denn jetzt immer, gut, Tatort ist jetzt noch so ein Ritual, aber so, wer sagt denn, oh, du, sorry, ich muss jetzt nach Hause, 21.15 Uhr kommt irgendwie meine Lieblingsserie oder nee, du, ja, Kacke, genau, 20.30 Uhr muss ich los. Macht halt keiner mehr. Also wir konsumieren ja alle irgendwie über Streaming beziehungsweise iTunes oder DVD oder wir wollen die Sachen ja gucken, wenn wir sie gucken wollen. Und ich glaube, das ist gerade so eine Übergangsphase, dass man halt guckt, wie kann man das Angebot zu den Leuten bringen, dass sie dann gucken, wenn sie wirklich Bock drauf haben. Und vielleicht sind wir auch ein bisschen sehr streng mit uns, weil ich war jetzt neulich im Ausland unterwegs und wenn du dir da das Fernsehen anguckst, dann denke ich manchmal so, wow, wir sind vielleicht auch ein bisschen streng mit uns. Ja. Weißt du, es gibt schon, also ja, wenn du klar. Dir da die Sachen anguckst, denkst du so, Achtung, was ist das denn? Und wir machen schon, also ich meine, es gibt leider immer weniger im Moment, aber es gibt schon. Japanische Quiz-Shows sind das. Das habe ich noch nicht gesehen, ehrlich? Japanische Shows. Ich kenne nur Takeshis Castle. Das war schon richtig verrückt. Aber es gibt schon gute Eigenproduktionen, leider immer weniger, aber es gibt schon noch gute und ich würde mir ein bisschen mehr Mut wünschen. Weißt du, so, wir zahlen alle GZ und wir werden nicht da gefragt, ob wir das zahlen wollen oder nicht, sondern das wird einfach von uns einfach verlangt. Und ich finde dann andersrum, wenn das schon bezahlt wird, dann finde ich diese Diskussion um Quote total fehl am Platz. Also ich weiß nicht, wie Öffentlich-Rechtliche mit Quote argumentieren können. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, weil ich denke so, das sollte euch wirklich nicht interessieren. Wenn wie ihr ein quotenfinanziertes Fernsehen macht, dann will ich, dass da Sachen laufen, wo auch meinetwegen nur noch 100 Leute sitzen und sagen, das gucke ich mir an. Dafür zahle ich meine Gebühren und nicht nur dafür, dass da Sachen laufen, wo sie sagen, wir haben eine richtig geile Quote. Das verstehe ich bei jedem Privatsender. Der muss so rechnen und muss auch so arbeiten. Aber bei allen anderen Sendern verstehe ich das nicht. Deswegen würde ich mir viel mehr Mut wünschen. Aber ja, das ist vielleicht auch leichter gesagt als getan. Aber es ist interessant, dass du auch so in der Materie drin steckst und dann auch halt diese Sichtweise hast, wahrscheinlich auch sehr kritisch an die Sache. Ja, weil ich glaube, wenn du das halt mal studiert hast und dann ja auch deine ersten Erfahrungen gemacht hast, gedreht hast und angefangen hast und guckst du natürlich die Sachen auch alle nochmal ganz anders. Auch da hörst du Sachen ganz anders und du merkst Sachen, wie sich Sachen wiederholen. Du fragst dich ja, was sind auch Formate, denen ich selber mitspielen will? Was interessiert mich? Was gucke ich mir gerne an? Und wann habe ich das letzte Mal mit Freunden darüber geredet, dass ich sagte, wow, ich habe was Geiles im Fernsehen gesehen, einen geilen Film, eine geile deutsche Produktion, und gesagt, wow, guckt euch das mal an. Das ist echt selten geworden, dass es ein Gesprächsthema ist, dass man sagt, hey, cool, oder lass uns das doch heute irgendwie zusammen gucken. Das hat sich schon irgendwie verändert. Ja, auf jeden Fall interessant, auch wenn wir jetzt ein bisschen abgeschweift sind. Absolut, voll die Medienkritik ist das geworden. Aber interessant. Es wird alles geschnitten. Ja, so. die letzten 20 Minuten werden jetzt rausgeschnitten. Nee, natürlich nicht. Okay, fangen wir an. Jetzt fangen wir mit dem Interview an. Genau, jetzt fangen wir an. Nein, also das ist auf jeden Fall interessant und ja. Es gehört ja auch alles zusammen. Genau, es gehört irgendwie alles zusammen. Ich würde mal sagen, von den ganzen realen Sachen kommen wir jetzt mal zum Bereich Anime. Das ist ja auch ein großer Teil meiner Zuschauerschaft. Mhm. Und du bist der neue deutsche Naruto nach Tobias Pippich. Ja. Was ist so dein Eindruck generell so zu der Rolle, zu der Serie? Was kannst du uns darüber erzählen? Also ich kannte Naruto natürlich, weil ich meine, ich habe ja auch ferngeguckt, also ferngesehen früher. Also das war mir jetzt nicht so, dass ich dachte, was ist Naruto? Und ich fand das ziemlich cool, weil als ich so im Studio Hamburg da meine ersten Sachen gemacht habe, wurde Naruto gerade parallel aufgenommen. Und da habe ich Tobias kennengelernt und für mich war das schon so, wow, irgendwie geil, der stemmt da irgendwie diese Serie. Und habe den da so ein bisschen zugeguckt und habe dann da ja auch eine Rolle übernommen. Und ja, es ist halt Kult. Es ist einfach Kult, diese Serie. Und ich finde jetzt so, wo ich mich natürlich irgendwie, wo ich jetzt so Narutos Sicht auch viel mehr mitbekomme, ich finde, das ist eine extrem vielschichtige und spannende Geschichte. Also, das ist einfach ein Riesenkosmos. Riesending. Allein wie viele Figuren da drin sind, wie viele Nebengeschichten es gibt. Und das ist was, woran man sich wirklich verlieren kann. Als es bei KSM diese Auswahl gab, da hast du ja sozusagen ein vierminütiges Take oder beziehungsweise einen vierminütigen Ausschnitt sprechen können. Ja. Konntest du dich schon direkt dann bei diesem Ausschnitt oder so direkt in Naruto reinversetzen und sagen, so, das bin ich jetzt als Naruto? Oder war das sehr, sehr schwer und warst du vielleicht selber auch nicht damit zufrieden? Also, es war natürlich so, dadurch, dass ich wusste, dass als es überhaupt hieß, dass die ein Casting machen, als ich einen Anruf gekriegt habe, es wird ein Casting geben, habe ich erstmal gesagt, so, wie, hä, Naruto? Was ist mit Tobias? Weil es ja immer wieder auch den Fall gibt, ne, dass Leute nicht oder sozusagen nicht verlängert werden für eine Rolle aus Kostengründen, weil die gesagt haben, sie wollen mehr Geld haben und dann heißt es irgendwie so, nö, dann nicht. Und dann ist es immer so eine Sache, man will als Kollege dann so eine Rolle nicht übernehmen, weil du fällst ja irgendwie dann deinem Kollegen auch in den Rücken. Und dann meinen die, nee, es ist einfach, Tobias ist nicht mehr, macht es nicht mehr, der arbeitet nicht mehr als Synchronsprecher. Und wir müssen jetzt jemanden neuen finden. Und dann dachte ich schon so, oh, wie soll ich denn das jetzt machen? Also soll ich jetzt dann das so wie Tobias machen, was dann ja irgendwie ganz schwierig wäre? Oder nee, wir machen dein eigenes Ding und so wie du das empfindest und so wie es für dich sich richtig anfühlt. Und so, sagen wir mal, mit dem Hintergrund habe ich mich dann auch ganz wohl gefühlt, als wir die Aufnahmen gemacht haben. Und es war eine ganz coole Sequenz mit dieses Gespräch mit dem Neunschwänzigen. Ja, auf jeden Fall. Mit dieser geilen Musik. Und ich mag ja diese Momente sowieso bei Naruto, auch diese Innenschau, wo sein innerer Kampf gezeigt wird, wo er sagt, ja, sein Kampf mit sich, der Kampf gegen den Neunschwänzigen, für was auch immer das für jeden Einzelnen dann stehen mag. Aber diese inneren Kämpfe, die er hat und der Weg, den er geht, von dem er sich nicht abbringen lässt, das fand ich eine ganz starke Szene. Ich wusste aber überhaupt nicht, ich dachte, die geht dann zum Kunden, wie das dann eben so ist, und dann entscheidet der Kunde. Ich wusste nicht, dass es eine Abstimmung gibt im Internet. Ich habe davon überhaupt nichts gewusst, gar nichts. Okay, interessant. Bis der Anruf kam und die gesagt haben, ich bin's, beziehungsweise, nee, die sagten irgendwie, ja, du bist ganz weit vorne bei den Fans. Und dann habe ich das erst auf Facebook gesehen. Aha. Und dachte, ach du meine Güte. Das wusste ich nicht, dass die das machen. Das ist auch wirklich, glaube ich, was es noch nie gab. Nee. Also das ist glaube ich, auch komplett einmalig. Außergewöhnlich. Und ich finde es richtig gut, weil das zeigt einfach, dass KSM in dem Fall, dass denen die Fans einfach wichtig sind. Und das finde ich total gut. Weil es ist so schade, wenn, also ich meine, es ist blöd genug, so wenn in einer Serie, die man seit Jahren irgendwie verfolgt und die einem was bedeutet, die cool ist, irgendwie der Hauptdarsteller, entweder wenn es real ist, der Hauptdarsteller ausgewechselt wird oder eben im Trickbereich, dass dann die Stimme ausgewechselt wird, das ist ja der Horror. Ich meine, er ist auf einmal dieselbe Figur, aber hat eine andere Stimme. Das ist erstmal, das muss man erstmal verdauen. Das ist schon schwierig genug, aber dass die dann gesagt haben, ey, wir fragen die Leute oder wir lassen einfach die Leute abstimmen. Das finde ich richtig gut. Fand ich eine super Entscheidung. Ja, man hat ja auch zum Beispiel nicht die Namen der Synchronsprecher bekannt gegeben oder so. Man hat ja einfach nur wirklich die Szenen für sich sprechen lassen. Ja, fand ich auch. Das hätte man sagen können, ja, hier spricht ja der und der und der hat schon irgendwie 500 Rollen auf dem Buckel, der wird das schon gut machen. Fand ich auch gut. Fand ich gut. Ich kannte natürlich ein paar von der Stimme und dachte so, ah, und hier, Die Leute auf Facebook waren auch super fix und meinten, das ist doch der und der. Und vor allem die Naruto-Fans waren so schnell, meinten, aber warte mal, der hat doch schon den und den gesprochen und so. Es ist Wahnsinn, wie einige sich so wirklich, auch gerade was die Stimmen angeht, die können sofort die Leute zuordnen und das ist wirklich krass. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele hunderte Rollen es bei Naruto gibt. Also das ist schon nicht schlecht. Also hast du dich weniger an der alten Stimme, an Tobias orientiert und wirklich versucht, Naruto selber für dich zu entdecken? Ja, total. Also ich finde ja, die Vorlage ist sowieso großartig. Die Originalstimme ist einfach, finde ich, fantastisch, weil die unglaublich viel, ganz, ganz, ganz viel Emotionen vermittelt. Also gerade in den ruhigen Teilen, gerade in den Momenten, wo Naruto eben, ja, so in sich gekehrt ist. Da kommt ganz viel rüber und dann habe ich mich einfach daran orientiert und geguckt, wie es passt. Aber du gehst ja, auch wenn du das machst, gar nicht davon aus, dass es genommen wird. Du machst es so gut, wie du kannst und wie es sich für dich richtig anfühlt. Und dann hoffst du natürlich, dass es den Leuten gefällt. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich bin davon gar nicht so ausgegangen, weil, ja, ich einfach dachte, das ist schon anders und schwierig, ganz bestimmt sehr, sehr schwierig für die Leute. Deswegen, ich war super überrascht, dass es so viel positives Feedback gegeben hat und freue mich total. Und das ist für mich eine ganz, ganz große Ehre, wenn Fans, die das nun lange geguckt haben, sagen, hey, ist eine neue Stimme, aber die ist gut und das können wir so annehmen. Das ist ein Riesenkompliment, finde ich. Also, weil es einfach ein Neustart ist, ein Stück weit. Aber finde ich schon cool. Also man wird dich auf jeden Fall jetzt in den letzten Naruto Shippuden Folgen hören und genau. Man wird dich in allen Kinofilmen, die jetzt rauskommen, als Naruto hören. Genau, die ist 250, 300 Kinofilme. Nicht ganz. Ja, also es sind, ich meine so um die 15 auf jeden Fall. Ja, genau. Um die 15 genau. Filme. Ja, eine unglaubliche Anzahl. Es ist Wahnsinn. Es sind schon viele, ja. Es ist richtig viel, total. Ja. Freust du dich dann immer so auf jeden einzelnen Film oder sagst du, ach, ich spreche eigentlich lieber die Serie, weil man da mehr drin ist? Das kommt total drauf an. Also, du weißt ja beim Synchron oft gar nicht, was dich erwartet. Du hast einen Termin und dann gehst du einfach hin und dann erfährst du meist erst vor Ort, was wirklich gemacht wird. Und bei den Filmen ist es natürlich oft schön, dass es ein bisschen geschlossener ist. Also, dass oft eine Handlung irgendwie dann auch wirklich zu einem Ende geführt wird. Also, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber es gab jetzt wirklich ein paar sehr, sehr schöne Filme, die wir gemacht haben. Ein paar sehr, sehr schöne Sequenzen, wo ich auch zum Beispiel Naruto so von einer ganz anderen Seite gesehen habe. Also, da sind so Facetten gezeigt worden, die ich gar nicht so kannte. Es gab zum Beispiel einen Moment, wo er, so viel kann ich schon verraten, in seiner Wohnung sitzt und total allein ist und eine Rahmsuppe isst und einfach sagt so, dass, und auch sagt, wie traurig er ist, dass keiner da ist, dass keine Freunde da sind, dass irgendwie er sich so einsam fühlt. Und das war so, dass ich dachte, huh? Das ist auf einmal so eine, okay. Also es nahm auf einmal ganz viel Raum ein, das Thema. Und dann kam ein Freund und hat ans Fenster geklopft. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und sagt, komm, lass uns ins Dampfbad gehen. Und dann freut er sich total. Und dann gehen alle zusammen ins Dampfbad und haben da irgendwie, erleben so einen Nachmittag zusammen und haben total viel Spaß. Und Sakura und so, die Mädels sind nebenan und die Spiel machen, versuchen dann so ein bisschen durchs Schlüsselloch zu gucken, werden natürlich erwischt. Aber es ist so, da wird einfach so eine ganz großes Stück einfach über so eine ganz alltägliche Form von Freundschaft geredet, über Einsamkeit, das fand ich total schön. Fand ich auch total berührend und auch schön, dass die sich irgendwie die Zeit nehmen, solche Passagen auch zu erzählen. Weil es ist jetzt viel es gibt über. Ja, auch viel Action. Ja, genau, das wollte ich mich gerade sagen. Du hast jetzt viel über diese ruhigeren, inneren Passagen gesprochen. Ja. Wie sieht es denn mit den Kämpfen aus, mit den Attacken, mit den. Ja, mit dem Rasengan! Genau. Ja. Schattendoppelgänger. Jutsu, der Schattendoppelgänger! Wie sieht es damit aus? Glaubst du, der japanischen Vorlage gerecht zu werden? Gibst du alles? Also, ich gebe alles, was meine Stimmbänder hergeben. Wie oft ist das Mikrofon umgekippt? Nee, das noch nicht. Aber ich kann dir sagen, die Saiten sind, sie sind blutdurchtränkt. Ja, das und, will ich auch meinen. Schweiß fließt. Nein, es ist wirklich so, ich kann oft danach, also wenn du weißt, du machst jetzt eine Abendschicht Naruto, dann brauchst du auch wirklich die ganze Nacht, dann hast du am nächsten Morgen, sprichst du eine Oktave tiefer, weil die Stimme ist so angeschlagen. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil es wird dann wirklich in den Kämpfen viel geschrien. Und im Original schonen die sich halt auch nicht. Also ich meine, das Japanische hat ja sowieso eine sehr große Kraft, finde ich, allein so von der Sprache. Also das ist nicht so einfach, das im Deutschen dann ein gutes Äquivalent zu finden, weil wir haben einfach einen anderen Sprachgriff, so. Aber man versucht. Also es muss sich weiterhin, es muss sich halt irgendwo auch Deutsch anhören wahrscheinlich. Ja, ja. Ich glaube, wenn man die Synchro in der Art machen würde wie die Japaner, ja, das wäre komisch. Dann würden die Deutschen sagen, ey, was ist das denn für eine Synchro? Ja, zumal, ich meine, ganz ehrlich, dann wirst du die Sachen ja auch im Original gucken. Irgendwie, man will ja auch, wir müssen schon eine eigene Sprache, eine eigene Form finden. Und gerade in diesen Kämpfen, die einen großen Teil einnehmen, glaube ich, du musst einfach alles reinlegen, musst alles in die Stimme legen und einfach total mitgehen. Und ja, manchmal ist das einfach wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend, weil es gibt auch Episoden, das zieht sich dann über, du bist eine Stunde lang nur am Schreien. Und das geht dann einfach irgendwann auch an die Substanz, weil es ist einfach anstrengend für die Stimme. Aber ich glaube, anders geht's nicht. Du kannst dich da nicht schonen, weil dann ist es irgendwie, weiß ich nicht, das ist dann irgendwie halbgar. Das ist ja auch ein Grund, warum es auch Sprecher gibt, die sagen, nee, ich mach kein Anime. Ja, deswegen. Wie stehst du? Weil es so anstrengend für ihre Stimme ist. So Schreipassagen und so, ja. Ja, ja. Ja. Vielleicht, weil sie es nicht gerne machen. Ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall welche. Ja. Inwiefern stehst du denn dem Genre gegenüber? Also ich hab da überhaupt keine Berührungsängste oder irgendwelche Vorurteile oder so. Gar nicht, weil das Ding ist, Anime ist natürlich ist ein riesen Oberbegriff für so eine, das ist halt wirklich ein ganzer Kosmos an den verschiedensten Formaten und Serien und da gibt es einfach unglaublich viel zu entdecken. Und gut, ich meine, es gibt Leute, die sagen, sie wollen bestimmte Sachen nicht machen, aber ich glaube, denen entgeht auch ein bisschen was, weil es hat eben eine eigene Erzählsprache, es hat eine ganz eigene Kultur. Also es ist ja nun einfach, ich meine, was hat Japan für eine unglaubliche Kultur? Und die Anime ist einfach auch ein Teil davon, ein ganz großer Teil. Und ich finde das spannend, wobei ich oft ehrlich sagen muss, ich finde die gezeichneten Sachen, also die Comics selbst, oft noch interessanter, irgendwie noch, ja, weil ich finde, das ist noch irgendwie ursprünglicher. Also du meinst jetzt bei Anime, die auf einer Manga-Vorlage beruhen? Genau. Ich finde dann die Mangas oft total, finde ich einfach noch spannender, sich die Mangas anzugucken, als dann das Anime zu schauen. Aber es gibt geile Serien. Wir machen ja jetzt auch, du hast ja am Anfang ein paar genannt. Das sind spannende Geschichten, die wir machen. Und es gibt zum Beispiel Clannad, ist auch so eine Serie, wo ich mal ein paar Folgen geguckt habe. Und das ist auch zum Beispiel, und ich dachte, geil. Geile Geschichte, cooler Typ. Es ist doch spannend. Mich erinnert das immer so ein bisschen an, wer den Autor kennt, Haruki Murakami, ist ja auch so einer, der so ein bisschen ja mit diesen Welten spielt. Ja, also dass in der realen Welt plötzlich tut sich so eine merkwürdige Zwischenwelt auf. Und das ist, ich finde das spannend. Finde ich cool. Also bist du selber wirklich jemand, der sagt, ich gucke mir das persönlich an? Ich lese auch Manga sogar? Ich guck mir die Formate, so verschiedene Sachen immer mal an. Ich komme halt wirklich nicht dazu, gerade wenn es Serien sind, mir die von A bis Z anzugucken. Ja klar, ich meine, Naruto von Anfang an jetzt nochmal, ne? Um in der Rolle zu sein. Keine Chance, kannst du das. Aber bei Naruto zum Beispiel mir ein paar Mangas geholt. Also zum Beispiel, was auch Comics angeht, ich weiß nicht, ob dir Blacksad was sagt. Blacksad ist eine Comicreihe von einem Spanier, die unglaublich geil gezeichnet ist. Die Hauptfigur ist eine Katze und es ist so geil gezeichnet. Alle Figuren sind Tiere, aber es ist so unglaublich detailreich und so gründig gezeichnet und es geht immer so um die Unterwelt und es ist Wahnsinn, wie das gezeichnet ist. Black Sad kann ich wirklich nur empfehlen, da mal im gut sortierten Comicladen mal nach Black Sad zu schauen. Das sind geile, wirklich, ist einfach unglaublich gezeichnet allein schon und die Storys sind auch super. Aber es ist ja interessant, dass du auch einen Blick für Mangas hast. Also, das ist ja auch eher selten. Das ist ja, sag ich mal, Anime und dann, sag ich mal, ein paar Leute, die Anime gucken, lesen dann auch Manga. Aber es ist jetzt nicht, also es ja, nimmt sich nicht gegenseitig ein. So. Also es ist nicht meine Hauptlektüre, nee, aber ich, ja. Ich finde, weil es gehört halt alles dazu. Und ja. Ich habe das früher vor allem wahnsinnig gerne geguckt, Anime-Serien und finde einfach, es gehört eben auch zu unserem Job dazu. Also es gehört einfach dazu. Und was ich so toll finde, ist, dass gerade in diesem Anime-Bereich sind unglaublich viele leidenschaftliche Leute. Also nicht nur die Leute, die es gucken, sondern auch die Leute, die es machen. Weil oft die Leute, die es machen, sind eben auch Leute, die es gerne sehen. Und es ist wirklich immer wieder erstaunlich, mit wie viel Leidenschaft die Leute da bei der Arbeit sind. Die wirklich wollen, dass es was ganz Besonderes wird, weil sie immer auch die Leute, die es gucken, direkt im Kopf haben, wissen, ah nee, so und das, so, es ist einfach eine große so Community und das hast du bei vielen Serien gar nicht so. Also, dass Leute sich auch mit Sachen so identifizieren und sich wirklich Gedanken machen und das so wichtig ist und das ist etwas, was mich dann wiederum auch total, wow, also ja, allein jetzt diese Geschichte eben, dass natürlich dann abgestimmt wird und die Kommentare und wie wichtig Leuten das ist und welche Gedanken sie sich so machen, das ist schon, ich finde das schon beeindruckend. Im Gegensatz dazu muss man auch immer sehen, die Anime-Fans sind bei deutschen Synchros generell erstmal immer entweder, ja, ich sag mal so, sehr kritisch und oftmals dann auch ganz schön fies, also was man sich teilweise für Kommentare so jetzt im Internet durchlesen muss, muss man das sagen, also ich hatte auch schon Sprecher im Interview, ja, die gesagt haben, du sprichst jetzt ein Anime, wärst du dabei, denn es könnte sein, dass es Kritik gibt, so, also, dass man so vorgewarnt wurde, ja, vor dieser Community. Wie siehst du das? Ich meine, du hast, ja, du sprichst jetzt Naruto. Ich weiß, die Warnung hatte ich auch. Ich sag dir, ich hatte wirklich Schiss, als die dann gesagt haben, du bist es, dachte ich so, nee, was? Was so? Mist, wie mache ich das jetzt? Wie werde ich denen denn jetzt gerecht? Weil du kannst nur verlieren. Du kannst nur verlieren, wenn du von jemandem, der seit so vielen Jahren die Stimme spricht, wenn du den Platz einnimmst, kannst du erstmal nur verlieren. Weil du bist neu, du bist irgendwie anders und man liebt das Alte. So. Es ist ja auch normal. Voll normal ist das. Und die meinen dann auch, ja, pass mal auf, so, da wird's bestimmt dann auch, da musst du dich warm anziehen. Aber ich habe mir natürlich so die Kommentare auch durchgelesen, dann als ich gesehen habe, dass da abgestimmt wurde. Und ja, ein paar waren so, wie das halt im Internet dann auch ist, auch ein bisschen fies. Also jetzt nicht nur bei mir, sondern dann auch bei den anderen, wo ich dachte, okay, ja, das ist so ein Phänomen. Eine gute Freundin von mir spielt in einer deutschen Serie eine Hauptrolle und du glaubst nicht, was die sich manchmal anhören muss. Also es sind so, also die Leute sind im Internet eben auch oft sehr, sehr schnell Sachen zu schreiben, die sie vielleicht so, wenn sie dich jetzt mal sehen würden, so in der Form auch gar nicht sagen würden. Also das ist so, hat so ein bisschen zugenommen, finde ich, dass so der schnell das mal so kippen kann. Aber ich meine, du bist ja demnächst jetzt zum Zeitpunkt des Interviews demnächst auf der MMC. Ja. Wenn es online ist, warst du schon da. Ja. Falls jemand zu dir hinkommt und sagt, du bist scheiße oder so, ja, dann meldest du dich nochmal in den Kommentaren zu Wort. Dann mach ich weil den. Weil ich denke dann nicht, dass das Till passieren wird. Ja, genau. Ja, mach ich den Till. Das ist Kunst. Ne? Ja, das ist Kunst, du Arschloch. Ja, genau. Ja, genau, das ist das Geilste. Ja. Das ist der geilste Scheiß. Ihr habt alle keine Ahnung. Ja, ich meine, dass die Leute kritisch sind. Das wär doch auch mal was, ne? So. Auf jeden Fall. Du meldest dich auf Facebook zu Wort und machst so einen Post zu Naruto. Genau, aber als Naruto. Naruto ja, beleidigt seine Fans. Ja, genau. Weißt du, ganz ehrlich, ich glaube aber, dass... Du stehst dann in einer Bild nachher. Meinst du, ja. Okay, dann müssen wir jetzt das Interview beenden. Muss mal was aufnehmen. Ich glaube aber, dass die meisten so, da vielleicht auch negativ sind, hat ein bisschen was damit zu tun, dass viele Anime-Gucker einfach auch leidenschaftlich sind. Die sind halt leidenschaftlich dabei. So. Viele leben das einfach auch wirklich und sind damit total verbunden, damit aufgewachsen und haben Sachen vielleicht auch im Original gesehen. Und gegen das Original ist es immer schwer. Immer. Grundsätzlich schwer. Synchro hat es immer. Immer. Ja, hat es immer schwer. Und zu kritisieren gibt es immer irgendwie was. Aber deswegen finde ich es ja cool, wenn dann Firmen zum Beispiel die Fans auch ein bisschen einbinden und mitentscheiden lassen. Das finde ich ist ein super Kompromiss. Weil, ich meine, stell dir mal vor, die hätten mich jetzt einfach genommen, ohne die Leute zu fragen. Vielleicht wäre dann auch der Support gar nicht so groß. Vielleicht wären die Leute dann echt so, hey, was und wieso und warum kommt jetzt der? Wird uns hier einfach so vor den Kopf gehauen. Mhm, ja, kann man verstehen. Also vielleicht ist, ich glaube, das war ein guter Weg, einfach Leute einzubinden. Das war was Mutiges auf jeden Fall. Das war was wirklich Mutiges, wo man nicht sofort von ausgehen kann, dass das so total hinhaut, sage ich mal. Aber ich meine, vielleicht bringt mich ja da auch einer um auf der Messe. Ich meine, wer weiß, wir werden es in einer Woche wissen. Vielleicht kommt auch einer und er schlägt mich mit den gesammelten Naruto-Werken. Ja. Und dann kommt Mangas der Twist. So unter dem Naruto-Cosplay kommt da so der Twist. Es war Tobias. Dann sind wir aber schon beim Tatort. Und dann nimmst mir hier meine Rolle weg. Wohl nicht sein. Da sagst du was. Das ist doch das Tatort. Ich habe nur einen entgangenen Anruf auf dem Handy. Genau. Also ich habe übrigens auch versucht, Tobias mal irgendwie zu kriegen und zu finden irgendwie, weil ich, aber der hat sich wirklich da zurückgezogen aus der Branche. Der hat damit nichts mehr zu tun. Weil ich natürlich auch mal dachte, nicht, dass die das nur sagen, irgendwie, der hat aufgehört irgendwie und das stimmt überhaupt nicht und der ist irgendwie sauer und sagt, warum nimmst du mir meine Rolle weg? Aber so ist es nicht. So ist es tatsächlich nicht. Ja, viel Naruto jetzt, aber interessant. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt und es können alle gespannt sein auf die neuen Folgen. Wir sind immer am Machen und da gibt es richtig viel zu sehen. Also es kommt so viel, es kommt einfach wirklich richtig, richtig viel. Und du merkst es ja dann wahrscheinlich auch daran, dass die Naruto-Kinofilme wirklich nicht nur direct to DVD Blu-ray kommen, sondern sie sollen ja auch in Kinos gezeigt werden. Gerade die neueren. Was für ein Kinofilm natürlich immer toll ist, wenn er auch wirklich im Kino kommt. Logischerweise, bei Anime ist es aber nicht so konsequent. Nee, das stimmt. Wobei ich jetzt gerade, wo war denn das? Tokyo Ghoul, da habe ich auch eine Rolle übernommen. Das lief auch neulich im Kino. Da waren richtig, Anime die ersten Night. Drei Folgen. Genau. Und ich sehe jetzt die Filme, die zeigen auf der Messe ja auch die ersten zwei Filme, glaube ich. Richtig. Zeigen. Ja. Ich bin auch total gespannt. Ich habe die auch noch nicht gesehen. Ja, dann. Also ich meine, ich sehe ja nur meine Ausschnitte. Sitzt vielleicht einer auf der Messe im Kino neben Naruto und weiß es nicht. Ja, wobei es wird, glaube ich, auch so ein bisschen so mit Fragen. Und sagt dann auch noch, ist doch. Genau. Und sagt, oh, der ist so scheiße, wer ist denn diese Stimme? Boah, voll. Buh, scheiße. Wirft mit Popcorn. Genau, ich mache dann einfach mit und tu so, als wäre es. Ja, genau. Nicht. Ja, genau. Wirklich. Gott, ja, was so eine Beschissene. Voll beschissen, oder? Scheiße! Genau. Genau. Ja. Ich mach das. Und dann hau ich einfach ab. Oh Mann, die Vorstellung ist echt gut. Nee, ich gehe jetzt aus dem Kino, mir reicht's. So mit Tränen in den Augen. Genau. Ne? Genau. Das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Ihr habt Naruto getötet. Jo. Ja, noch lachen ja, wir. Ja, genau. Warten wir ab, was Samstag passiert. Du wirst dich melden. Ich sag Bescheid, auf jeden Fall. So. Ich würde mal sagen, Naruto ist erstmal abgeschlossen, das Thema. Wir bleiben aber noch mal kurz bei Anime, denn du sprichst in Durarara demnächst eine große Rolle und zwar Shinra Kishitani. Wie ist das denn so? Das hast du sehr, sehr gut ausgesprochen. Sprichst du Japanisch auch? Nee, nur ab und zu so. Itadakimasu. nur, ja, okay. Nur so ein, okay. Ja. So guten Appetit und so. Gut, damit kommen wir überall und durch. Kanpai. Kanpai. Kamoshi. Arigato. Das ist eine witzige Serie. Ich bin Darf ich da, ich weiß gar nicht, ob ich dazu was sagen darf. Es ist ja noch überhaupt nicht ausgestrahlt. Aber so ein bisschen kann ich, glaube ich, sagen, weil die Geschichte kennt man also, ja. Also, es ist ja in Japan, ja. Ist es ja schon ausgestrahlt. Also, ich glaube, ich nehme nichts vorweg, weil man weiß ja, dass meine Freundin, beziehungsweise sie ist nicht wirklich meine Freundin, wir haben so eine merkwürdige Beziehung, hat ja keinen Kopf. Also, sie hat nur einen Hals. Sie kann trotzdem einen Motorradhelm tragen. Was sie auch tut, weil sie viel Motorrad fährt. Und erstmal hat nicht nur die Sprecherin damit natürlich das Große losgezogen, weil sie einfach immer nur auf den Hals synchronisieren muss. Und wir haben eine merkwürdige Beziehung miteinander, weil ich versuche, ihr dabei zu helfen, ihren Kopf wiederzufinden. Und ja, das ist, darum drehen sich eigentlich die meisten Gespräche, die wir aufgenommen haben. Es geht darum, dass wir ihren Kopf wiederfinden müssen. Und sie wie reden wir miteinander ohne Kopf? Sie hat, aus ihrem Hals kommt immer so ein schwarzer Rauch, der irgendwie den Raum abtastet und irgendwie telepathisch gibt sie mir dadurch den Text ein. Und sie ja, hört sich nach einer sehr interessanten Story ja, an. Ja, ja. Es ist witzig. Ist ja auch sehr erfolgreich. Ist super erfolgreich. War auch nur eine Frage der Zeit, bis es nach Deutschland kommt, aber ist ja schön, dass es dann auch eine gute Synchro bekommt. Es hat eine super Synchro. Also ich weiß von vielen coolen, tollen Kollegen, die dabei sind. Genauso wie bei Tokyo Ghoul zum Beispiel. Es ist so, man arbeitet ja oft alleine im Studio, also nicht mit mehreren Sprechern. Und dann merkt man erst bei anderen Produktionen, die sagen, ach, bist du nicht auch da? Ich habe dich da auf der Dispo gesehen. So, ah, du auch. Und also sind coole Leute dabei, auf jeden Fall. Wir haben über die Entwicklung der deutschen Serien gesprochen. Wie siehst du denn den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Du haust hier aber die Fragen raus, du, die ganz dicken Klopper. Also ich finde ja, es gibt unheimlich viel zu tun und ich weiß, dass diese Synchro hat ja nun nicht immer den besten Ruf, einfach weil, klar, Cineasten und Leute, die irgendwie natürlich Sachen auch gerne im Original gucken, werden immer die Nase rümpfen und sagen, synchron. Aber wir machen einen verdammt guten Job in Deutschland. Also wenn du das mal so vergleichst, jetzt so auch im europäischen Vergleich, machen wir eine richtig gute Synchro. Und aller Kritik zum Trotz, wenn man mal anguckt, wie wirklich mit wie viel Präzision und wie viel Leidenschaft die Leute irgendwie daran arbeiten, wirklich, die machen alle einen richtig, richtig guten Job. Und ich finde einfach, es gibt eine unglaubliche Bandbreite an Serien, die gemacht werden, an Projekten, die gemacht werden. Also, da kommt einfach immer mehr. Also, es ist wirklich ein Segen. Wir profitieren so sehr von den vielen Serien, die kommen. Also, es ist super. Ich finde es toll. Ja, so ein paar schwere Fragen muss ich dir auch stellen. Ne? Ich meine, ich bezahle dich auch gut für das Interview. Ne? Das stimmt. Und das hatte ich nicht unterschlagen. Hatten wir denn über die Kontoverbindung, die hatte ich dir schon rübergeschickt, ne? Ja, alles klar. Super. Das ist doch gut. Ja, es ist teuer, diese Interviews mit Naruto. Seit ich Naruto geworden bin, ist es teuer geworden. Ja. Deswegen frage ich dich jetzt auch ganz fies, was dir schon mal so richtig peinlich war beim Sprechen, beim Synchronisieren. Was mir schon mal so richtig peinlich war. Oder vielleicht hast du schon alle Scham abgelegt. Ja, genau. Ich bin völlig schambefreit. Nee, tatsächlich war, was ich gar nicht gedacht hätte, das war eine Sexszene in einem ganz normalen Film. Also ganz normal in dem Sinne, als dass es mich jetzt überrascht hat, dass es auf einmal so zur Sache ging. Und mir war das wirklich insofern ein bisschen peinlich, als dass das Studio war voll besetzt mit irgendwie Leuten, Regisseur, Cutter, Tonmann, dann war noch irgendwer von der Aufnahmeleitung, das waren irgendwie mehrere Leute und es kam wirklich zu einer total... Und wahrscheinlich noch so eine Schülerklasse auf Besichtigung. Ja, so ungefähr. Also es war wirklich... Also so stelle ich mir vor. Jetzt. So war es auch ungefähr gefühlt. Also es war... und es war so eine Sexszene, wo wirklich unheimlich... Es war sehr, sehr lange und es war irgendwie so... Ich dachte, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und zwar einfach so morgens um 10 und das war so, weißt du, du wirst ja manchmal total ins kalte Wasser geworfen, du weißt ja gar nicht, was passiert. Und das war einfach so eine totale Intimität, zwar noch eine riesen Leinwand und alle gucken und irgendwie, weißt du, und dann musst du irgendwie darüber reden, ob jetzt der Stöhner irgendwie auf 4 zu breit war oder nicht oder ob du noch ein bisschen mehr so, es war einfach irgendwie war es in dem Moment strange. wenn du jetzt gewusst hättest, da gibt es ein paar Sexszenen, dann ist das auch was anderes. Aber es war so, was? Eben waren die noch so im Pool und hatten, es war total unverfänglich und auf einmal, ja, ging es da so zur Sache. Das war irgendwie dann, war mir merkwürdiger, als ich so gedacht hätte. Okay. Sprichst du denn lieber die Guten oder die Bösen? Ha, die Frage kriegst du natürlich, ja, die Frage kriegst du ja beim, als Schauspieler auch immer, ob man den lieber spielt oder nicht. Und? Ist er der Heldentyp? Ich sag mal so, die, oft sind die, die Leute, die, also die nur Guten in Anführungszeichen, sind ja, werden schnell auch ein bisschen fad, ne, so ein bisschen langweilig, weil, und nur gut gibt's ja auch nicht. Also irgendwie ist es immer, immer spannend, wenn jemand auch so seine inneren Dämonen hat, also auch im Kampf mit sich ist. Das ist spannend, finde ich. Jemand, der jetzt nur gut ist oder irgendwie nur Gutes will, ja, weiß ich nicht. Das interessiert mich nicht so sehr wie jemand, der mit sich selber kämpft, der, und das ist dann letztlich irgendwie nochmal so eine Brücke zu Naruto, ne? Jemand, der zweifelt, jemand, der aber auch mutig ist, der einfach für was kämpft, dem nichts einfach so in den Schoß fällt und der, ja, das sind Figuren, die ich spannend finde. Und Böse sind ja oft auch nicht nur böse, sondern sind ja auch auf der Suche nach was anderem. Oft wollen ja eigentlich auch nur eine Zuneigung, suchen nach einer unerfüllten Liebe, wollen oder wollen Macht. Und das ist natürlich oft schon spannend, weil so eine böse Figur, wenn es gut gespielt ist, ja auch sehr vielschichtig ist und man dann einfach auch gerne zuguckt. Also und denkt so, wow, er benutzt das Böse ja quasi nur wie einen Umweg und ist oft intrigant. Und das sind halt dann so viele verschiedene Ebenen, die sehr, sehr spannend sind. Gab es denn bereits für dich jetzt neben Naruto bereits ein oder mehrere ganz besondere Erlebnisse jetzt im Bereich Synchron, Schauspiel vielleicht auch, sowohl im Positiven als auch im Negativen? Also, wie soll ich das sagen? Der Hauptteil der Arbeit ist irgendwie immer gut und immer auch schön. Also du arbeitest mit, es sind fast immer tolle Stoffe und tolle Leute, mit denen du arbeitest. Ich kann mich schon so an so ein paar Momente erinnern, die jetzt nicht so toll waren. Die sind so ein bisschen mehr hängen geblieben, wenn du einfach merkst, du kriegst eine Rolle nicht gegriffen oder du kriegst keine, du schaffst überhaupt keine Verbindung auch zum Regisseur, gar nicht. Man versteht sich nicht. Oder du hast einen Cutter, der überhaupt nicht, dem es egal ist, ob du spielst und sich manchmal dadurch, dass du auch dass du eben versuchst, die Figur mit Leben zu füllen. Manchmal geht es dann ein bisschen auf Kosten der Synchronizität. Also dann ist es nicht immer so ganz akkurat. Ich bin Spieler, also ich, ja, dann ist es halt so. Dann ist es irgendwie vielleicht nicht ganz akkurat auf den Lippen, aber Hauptsache das Gefühl ist da. Also ich will ja auch berührt werden, wenn ich was gucke. So, oder unterhalten werden oder so. Dann ist es mir auch egal, ob es jetzt total synchron ist. Und manchmal hast du dann zum Beispiel einen Cutter, da geht es nur darum, dass es wirklich synchron ist und das tötet total viel und es killt den Spaß und es wird auch nicht besser, wenn du einen Take 20 Mal machst und am Ende ist jetzt zwar synchron, aber kannst davon ausgehen, dass auch die Emotion meist auch tot ist in dem Take. Oder du hast eben einen Regisseur, der was von dir will, was du überhaupt nicht umsetzen kann. Gibt's auch, weil du vielleicht auf eine Figur besetzt worden bist, wo du merkst, es passt überhaupt nicht. Das bin ich gar nicht. Ist überhaupt nicht mein, das bin ich nicht. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du dich schon mal wirklich fehlbesetzt gefühlt hast. Absolut. Oh, es gab mal, da fällt mir spontan ein, das war eine kleine Rolle, eine ganz kleine Geschichte in so einer, irgendwie so ein CSI-Ableger und da war ich ein Soldat und das wäre überhaupt kein großes Ding gewesen. Der hatte auch irgendwie nur so Szenen, wo er Leuten sagen musste, hier, fahren Sie da hinten links, Sie müssen da hinten links fahren und dann macht er das nicht, hey, halt, bleiben Sie stehen, so, irgendwie sowas. Und irgendwie gefiel das dem Regisseur nicht. Der hat dann irgendwie Sachen, wollte dann irgendwie, ja, nee, mach das so und fester, du musst noch fester. Und ich konnte das nicht umsetzen. Ich habe nicht verstanden, was er von mir, also ich habe es nicht verstanden. Ich habe es natürlich, ich dachte, ich hätte es verstanden, aber irgendwie fand er es nicht gut, wie ich es mache und wollte es eigentlich am liebsten selber sprechen. Und hat es dann immer vorgesprochen. Und ich dachte nur so, du, dann sprich du das doch. Also ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe dann Feierabend und wenn du, ich, also entweder du findest es jetzt gut, wie ich es mache oder nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe dir jetzt, glaube ich, 10 verschiedene Varianten angeboten und jetzt wird es irgendwie absurd. Ich bin okay. Offensichtlich nicht der, den du willst. So, ich verstehe es nicht. Und das war echt so ein Moment, wo es dann auch für einen selbst irgendwie kippt, weil du so denkst, ja, dann nicht. Hä? Wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Ich weiß nicht, was du willst. Und und da dachte ich, ja, ich bin einfach irgendwie absolut fehlbesetzt. Jetzt vielleicht auch nicht mal unbedingt für die Rolle, aber dann innerhalb der Produktion, weil der Regisseur sich vielleicht was anderes jemand anderen vorgestellt hat oder vielleicht auch sich selbst vorgestellt hat auf die Rolle. Das gibt's auch mal. Gibt's auch im Theater, dass der Regisseur auf die Bühne springt und auf einmal anfängt, eine Rolle zu spielen und du denkst, du, gar kein Problem, dann setze ich mich runter und mach das. Überhaupt kein Ding. Ich krieg deine Gage und bleib hier unten sitzen und mach mal da oben. Gibt's alles, dass der Regisseur dann auf einmal selbst anfängt zu spielen. Gibt's ja auch im Synchron generell, dass Regisseure sich auch mal selbst besetzen. Gibt's auch, aber du, wenn's passt, ganz ehrlich, genau. Und manchmal ist es auch einfach eine Notlösung, weil sie irgendwie jetzt keinen kriegen und dann sagt er, du, dann bevor wir jetzt hier einen Riesenaufwand machen, irgendwie für die paar Takes, dann mache ich das selber. Oder weil er Bock drauf hat. Oder weil er Bock drauf hat, klar. Weil die meisten Regisseure sind ja Aussprecher. Also im meisten Fall. Genau, und das ist ja auch das Interessante. Total, ich finde es ja auch super, wenn du die Möglichkeit hast, dann für dich selber quasi Regie zu machen. Ist doch geil, dann kannst du so lange in den Take schrauben, bis du wirklich sagst, ja, yep, jetzt passt's, weil Teamarbeit ist auch immer Kompromiss. Vielleicht würdest du als Sprecher sagen, oh nee, den Take, irgendwie fand ich jetzt nicht so geil. Cutter sagt, nee, den nehmen wir, der war richtig geil, weil er synchron war. Der Regisseur sagt, nee, fand ich auch geil, ich habe alles gekriegt, was ich brauchte, aber du selber denkst, oh nee, oder du hast einen Take, du denkst, ja, yep. Ich hab's gefühlt oder fand's geil. Dann sagt der Regisseur, nee, sorry, Cutter sagt auch völlig daneben. Gibt's auch, und es ist beim Film ja auch so. Also, dass du irgendwie ja immer selber am besten zu wissen glaubst, wann der Take irgendwie gut war in der Kamera. Und am Ende denkst du, warum hat er denn die Szene genommen? Warum? Die andere war viel besser. Aber so ist es halt. Ist halt ein Kompromiss. Deswegen, ich verstehe schon, dass ja auch dann wieder beim Film so ein Til Schweiger sagt, ich mache alles selber. Ich mache die Kamera, ich mache das Drehbuch und ich setze mich nachts auch noch hin und schneide die Sachen selber zusammen, weil ich weiß, was ich will und am Ende kriege ich dann eben auch das, was ich will und kann sagen, jo, auch wenn es euch nicht gefällt, ich finde es geil, so wie es ist. Also ich verstehe schon, dass viele da das Heft dann selber mal in die Hand nehmen. Würdest du das dann auch mal gerne machen? Regie führen? Oder hast du es vielleicht schon? Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich so ein bisschen natürlich dann so vom Theater auch komme und immer denke, oh, also als Regisseur, da finde ich, da kann man sich echt ein bisschen Zeit nehmen. Also gibt auch viele tolle junge Leute, gerade auch im Synchron, aber ich denke immer so, ach, das mit der Zeit, finde ich, weil man hat auch für sich selbst eine andere Erfahrung, ein anderes Standing und also ich könnte mir das total vorstellen, das zu machen, aber im Moment bin ich als Sprecher wirklich völlig, völlig happy. Weil du hast eben auch den Vorteil, du hast dann Schluss. Ne? Das Studio ist zu Ende und das ist es. Und es ist auch abgehakt. Und als Regisseur so einfach geht die Verantwortung weiter. Ne? Bis zur Mischung, bis zur Abnahme. Du hast die Kommunikation mit der Redaktion. Und das kann auch sehr, sehr anstrengend sein. Welche Synchronsprecher zählst du denn zu deinen persönlichen Favoriten? Beziehungsweise gibt es jemanden, den du auch gerne mal treffen würdest? Ach, das kann ich eigentlich wirklich erzählen. Ich hatte mal eine sehr schöne Begegnung mit, also mein allererstes Hörbuch, was ich gehört habe, war die folgende Geschichte von C.S. Noteboom, gelesen von Christian Brückner. Ich meine, Christian Brückner ist ja irgendwie, jeder kennt Christian Brückner, wer den Namen nicht kennt, kennt seine Stimme. Also er ist einfach unglaublich bekannt geworden. Und mich hat dieses Hörbuch, mich hat das total gefesselt. Ich meine, wie alt war ich da? 15 oder 16 irgendwie und ich habe das rauf und runter gehört. Es war so eine SWR-Produktion und das hat mir so die Tür so zum Hörbuchbereich geöffnet. Und ich mache so eine Lesereihe immer mal wieder, beziehungsweise es gibt eine Lesereihe Große Romane der Weltliteratur in Hamburg, wo ich oft als Sprecher mitwirke, aber auch Christian Brückner, Burkhard Klausner ist dabei, Thomas Sabacher. Und als Christian Brückner dann gelesen hat, ich habe mir das mal angehört, bin da quasi da mal als Besucher hingegangen, wir sind hinterher alle essen gegangen. Und ich wollte unbedingt Christian eigentlich nur mal sagen, so, wie geil ich das fand, wie er das gelesen hat, so, weißt du, diese Geschichte und wie sehr mich das damals echt einfach mitgenommen hat und wie geil seine Stimme dazu gepasst hat und so und wir saßen uns so gegenüber und ich meine, er wusste jetzt auch, glaube ich, überhaupt nicht, wer ich war, so und es ist einfach so dieses, der wird natürlich auch immer angesprochen und hatte da vielleicht auch keinen Bock, aber ich dachte, ach komm, irgendwie, das freut, ich wollte es einfach loswerden, meinte, ich habe vor Jahren, meinte ich so mal, ein Hörbuch von dir gehört, die folgende Geschichte. Aha. Meinte er. Ich so, dazu schon so, oh, ja, okay. Und zwar, es war eine richtig, richtig, richtig coole Geschichte über bla bla bla bla. Und so, ja, ich erinnere mich. Ja. Ich weiß sogar noch den ersten Satz. So völlig, weiß ich auch nicht, wie das dann kam. Aha. Und zwar meine eigene Person. Hat mich niemals interessiert. Meine eigene Person hat mich noch nie interessiert. Aber das hieße nicht, dass ich auf Wunsch einfach hätte aufhören können, über sie nachzudenken. Und er guckt mich an. So. Mhm. Und ich so, ja, das war ganz, also war wirklich ganz toll gelesen. Also es war so toll. Und merkte auch einfach so innerlich so. Ich dachte, schenk es dir, es ist völlig für den Arsch. Der hat keinen Bock, er hat auch keine Ahnung, es ist so völlig für den Arsch. Dieses Gespräch geht so in die völlig falsche Richtung. Oh nein. Und es war einfach nur so, dass ich dachte, mein Gott, echt. Ich hätte aber nichts sagen sollen, weil es war, weiß ich nicht. Ich habe natürlich auch mit was anderem gerechnet, weil ich dachte so, wenn mir jemand sagt, zum Beispiel zu meiner Arbeit, also jemand einfach auch mit mir darüber redet, ist es oft so, mich freut das total. Mich freut es auch, wenn Leute sich Sachen wirklich anhören und sich wirklich auch damit beschäftigen. Und es ist was Besonderes, wenn sich jemand eine Geschichte tausendmal anhört, weil, ja, keine Ahnung, ich finde das, aber er war so völlig so, so. Schade. Ich habe jetzt keine Lust auf das Gespräch. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist es immer so eine Sache mit irgendwie Leute treffen, die man vielleicht spannend findet oder cool findet oder wo man denkt, ach, das könnte ganz interessant sein. I don't know. Das ist erstmal ein bisschen in die Hose gegangen. Aber zum Beispiel andere Leute wie, ich habe mal eine Serie, die haben wir auch zusammen im Studio aufgenommen mit Bernd Vollbrecht. Den kennen vielleicht die meisten aus Scrubs als diesen lockigen Dr. Cox. Arzt. Ja, Dr. Cox, meine Güte. Und das war so geil, der Typ ist so unfassbar. Er ist mal ein toller Sprecher, unglaublich die Rolle war viel Humor. Super. Die Rolle war so geil und das war einfach so super. Und das war dann wieder so eine Begegnung, mit der hätte ich überhaupt nicht gerechnet und die war so cool und so toll, es hat so viel Spaß gemacht. Und wir begegnen uns ganz oft irgendwie in Projekten, das ist witzig, weil manche Leute sieht man nie, andere sieht man dann wieder total oft und das ist immer ein Riesenspaß. Und der hat auch in Hannover studiert, an der Hochschule allerdings, vor Jahrzehnten und da waren die noch in einem ganz anderen Gebäude, aber es ist einfach witzig gewesen. Also damit hätte ich überhaupt gar nicht gerechnet und der ist super, ja, ein geiler Sprecher. Richtig gut. Ja, sprichst du denn dann lieber alleine oder mit einem Kollegen vom Mikro? Also oft ist es so, du bist halt schneller, wenn du es alleine machst. Oder wurde es in letzter Zeit bei dir mal gemacht, dass man auch zu zweit vom Mikro stand? Weil es ist ja in der Regel nicht mehr gegangen und gäbe. Also es ist eigentlich nicht so richtig gegangen mehr und es war vor allem, also am Anfang, als ich angefangen habe, war es viel öfter so. Haben wir viel öfter mit mehreren Leuten aufgenommen. Und das ist natürlich gerade cool, wenn du am Anfang oder als Anfänger, weil du kannst von Kollegen abnehmen, siehst ja auch, wie andere das machen. Und manchmal ist der Job auch ein bisschen einsam, weil ja, du bist halt immer irgendwie allein im Studio. Klar, du hast einen Regisseur und so, das sind die einzigen Bezugspersonen. Und gerade am Anfang ist es cool, wenn du dann siehst, ah, der macht das so oder so. Und du lernst dann ja auch einfach eine ganze Menge. Aber ich arbeite auch ganz gern allein im Studio. Also als Sprecher zumindest, weil es geht schnell und oft musst du, wenn du mit mehreren zusammen bist, trotzdem mehrere Bänder, sagen wir, machen, also die dann doch getrennt aufnehmen, weil es sich nicht überlappen soll und ja, dann hat es sich am Ende quasi nicht gelohnt. Aber es ist der Vorteil, klar, du hast mehr mit den Leuten zu tun, oft begegnest du deinen Kollegen nur noch im Flur irgendwie, während du von Studio zu Studio hüpfst oder so, mehr siehst du die oft gar nicht mehr. Das fehlt dann wiederum. Was hältst du denn davon, dass man oftmals statt professionellen Sprechern prominente YouTuber etc. für einen Film holt, um das Marketing so ein bisschen zu pushen? Das kann ich aus Sicht des Verleihers oder was auch immer, das kann ich natürlich verstehen, dass die sagen, wir brauchen Namen. Das Gleiche haben wir es beim Film genau dasselbe. Aber glaubst du denn, das ist es so, wenn man sagt, jetzt hier, da hat der und der mitgesprochen, jetzt muss ich den Film sehen? Oder hier wie, Gott, wie heißt er, Mr. Tutorial oder Herr Tutorial oder so, hat in dem und dem Film gesprochen, jetzt muss ich den sehen. So, glaubst du, das ist der Effekt? Also ich glaube, die machen ja wirklich Erhebungen darüber. Also statistisch ist es schon so, dass es bestimmte Leute gibt, die an der Kasse für mehr Umsatz sorgen. Also in Amerika ist das gang und gäbe, dass man genau guckt, wer ist Kassengift, wer ist irgendwie eine Wildcard und wer ist irgendwie, wie wenn du Leonardo DiCaprio hast, dann weißt du, klar, da klingelt die Kasse. Du weißt es einfach, dass die Leute dann kommen. Und ich finde es in Deutschland nicht nur beim Synchron, sondern generell beim Film ganz oft, das ist ein ganz ernüchterndes Thema, weil du denkst, Leute, müssen eigentlich immer dieselben 20 Leute so in den Hauptrollen spielen. Das ist gar nicht so, das ist jetzt nicht nur so eine Neidgeschichte, weil man sagen könnte, ja, du bist jetzt nur neidisch, weil du das irgendwie jetzt gern wärst. Es ist für mich einfach, ich guck's mir nicht gerne an. Ich hab's satt, so immer dieselben Leute zu sehen. Und ich glaube, das geht den meisten so. Es gibt so unendlich viele tolle, talentierte Leute, die nur darauf warten, durchzustarten. Und ja, ich weiß nicht, warum, also ich verstehe es, ich weiß natürlich, warum sie dieselben Gesichter nehmen, aber ich finde es langweilig. Es führt überhaupt nicht immer dazu, dass es irgendwie besser ist. Und im Synchron, sorry, aber es gibt Ausnahmen. Es gibt Leute wie Anke Engelke, die eine großartige Sprecherin ist, die Synchron einfach auch kann. Die ist fantastisch. Ich meine, hier Findet Nemo großartig, super. Auch Daniel Brühl ist ein fantastischer Synchronsprecher. Der kommt auch aus dem Bereich Synchron. Da hat er mal angefangen. Und das ist cool, wenn es Leute machen, die es einfach auch können. Aber sorry, ey, wenn es Leute machen, die das nicht können, dann weiß ich nicht. Also ich finde es total traurig, wirklich traurig. Weil dann siehst du zum Beispiel, ja, diesen Pixar-Film, alles steht Kopf. Und da haben sie ja nun die meisten Rollen mit Synchronleuten besetzt. Und da dachte ich nur so, ja Leute, guck mal, wie geil es ist. Lasst es doch einfach die Leute machen, die es können. Lasst es doch einfach, ich gehe ja auch nicht ins Krankenhaus und sage, ich operiere sie heute. Es ist einfach, lasst doch die Leute das machen, die es können. Und der Film genau. Ist fantastisch geworden. Genau, liegt da einer am OP-Tisch und sagt so, wie viel Geld muss ich ihnen geben, dass Henning Nören mich operiert? Absolut. Ich übernehme das heute. Ich mach das. Ist das das Skalpell? Ja, nee, also ich finde es einfach dann oft einfach auch nicht gut. Also die viele machen es dann ja auch nicht so richtig gut, weil ja, das ist ja auch nichts, was einem einfach so zufällt. Du kannst dich einfach, wenn du es noch nie gemacht hast. Ist dann bestimmt auch schwieriger für den Regisseur, da wirklich so, ich sag mal, was Anständiges rauszuholen. Natürlich gibt es immer auch Gegenbeispiele, aber es gibt auch Beispiele, wo man sich den Film anguckt und denkt, ey, das fällt jetzt völlig raus. Das muss ich mal sagen, bei die Monster-Uni, da war es Manuel Neuer als ein Monster. Und das, auch wenn es nur ein paar Einzel-Takes waren. Manuel Neuer will ich jetzt gar nicht irgendwie schlecht machen, weil er ist kein Synchronsprecher, aber es war einfach grauenhaft. Also es hörte sich total scheiße an. Also, und wenn du dann nach Hause kommst, bin ich nicht mehr Manuel Neuer. Ja, genau. Ja, In der Werbung war es noch anständig, hat diesen Werbeeffekt erzielt, aber in dieser Rolle war es gar nicht. Also ich finde auch, das macht das, und auch wenn du sagst, klar, es waren ein paar Takes, aber auch ein paar Takes machen alles kaputt. Ja, also es war schon echt sehr schade. Ich finde es auch, weiß ich nicht. Ich finde es auch nicht cool oder so, weil, ja, mir ging das jetzt, wie gesagt, bei dem Pixar-Film so, dass ich dachte, geil, guck mal. Ist das über Pixar, alles steht Kopf? Ich glaube ja, ne? Da sieht man eben auch, warum es einfach geil ist, weil das sind einfach gute Leute. Und ja, also die Tendenz nimmt ja auch so ein bisschen zu. Und für einen Regisseur ist es scheiße, weil du kannst vielleicht mit der Person gar nicht so richtig gut arbeiten. Du weißt aber, das ist der Wunsch und das muss jetzt irgendwie gemacht werden. Ja, aber ich finde nicht, es nimmt nicht so überhand, wie ich das so im Film oft so empfinde, dass die immer irgendwie auf irgendwen setzen, der irgendwie ein bekanntes Gesicht hat und weiß ich nicht, also ich will da wirklich keine Namen nennen, aber wenn ich mir dann die Plakate angucke, denke ich so, das ist nicht euer Ernst, wirklich, wen habt ihr da denn jetzt wieder ausgegraben? Also wirklich, wow, keine Ahnung. Ich wäre jetzt ganz erstaunt, dass Robert De Niro gespielt hat in so einem Blödelfilm mit Zac Efron. Ja. Ich weiß es jetzt gar nicht. Da dachte ich nur so, als ich den Trailer gesehen habe. Ja. Ja. Ehrlich? De Niro? Ja. Brauchst du das? Ja. Oder warum hast du das angenommen? Ich meine, am Geld kann es ja nicht liegen. Und dann sieht man ihn auf einmal wieder in, ich sag mal, Joy war zum Beispiel ein ziemlich guter Film, fand ich. In einer coolen Rolle so. Und da denkt man so, warum hast du das jetzt gemacht? Keine Ahnung. Habe ich mich auch gefragt. So viel zum Thema, du brauchst ein gutes Team, was dir die Drehbücher raussucht. Ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Du, vielleicht, weil Zac Efron, die sich gesagt haben, hey, du brauchst auch wieder ein junges Publikum. Robert De Niro, weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch wahrscheinlich viele junge Leute, die sagen, De Niro, weiß ich, habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Du einfach versuchst dadurch auch nochmal wieder eine neue Zielgruppe zu generieren. Weil klar, wie du sagst, um Geld geht es da wahrscheinlich schon lange nicht mehr oder nicht hauptsächlich, aber wenn du mal irgendwie so on top warst, glaube ich, ist es ein Gefühl, wovon viele schwer lassen können. Irgendwie gibt es doch die wenigsten, die dann sagen, ey, ich habe echt richtig geil alles abgeräumt, ich bin einfach, muss jetzt nicht mehr irgendwie um jeden kämpfen oder muss da oben unbedingt bleiben, irgendwie an der Spitze und irgendwie mich anbiedern, irgendwie an eine neue Er hat wahrscheinlich gedacht, paar hübsche Frauen am Set, warum nicht? Das sind wahrscheinlich die Gedanken, die er sich eigentlich gemacht hat. Wahrscheinlich, und wir voll so überlegen, was waren wohl seine inneren Beweggründe? Und es waren einfach Frauen, vielleicht war es das, vielleicht. Vielleicht war es auch einfach nur die Kohle, keine Ahnung. Um das abzuschließen, vielleicht war es auch einfach Manuel Neuer. Ja, Manuel Neuer, genau. Und wir sehen das Spiel. Und wenn du dann nach Hause kommst, bin ich nicht mehr Manuel Neuer. Okay. Machen wir mal weiter mit Fragen, Abschlussfragen außerhalb des Synchron. Also, Abschlussfragen. Wir nähern uns dem Ende. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? Herzchirurg zum Beispiel? Zum Beispiel. Nee. Habe ich mich natürlich oft gefragt. Schon. Frage ich mich jeden Tag. Mein Gott. Was machst du? Soll ich nicht was anderes machen? Nein. Junge, lern doch was Vernünftiges. Genau. Ohne Scheiß, ich bin wirklich wirklich richtig, richtig happy. Das war nicht immer so. Also gerade so nach dem Studium, so die ersten Phasen waren auch so, dass man so denkt, wo ist mein Platz? Wo will ich sein? Was will ich machen? Man ist natürlich total auf der Suche. Und im Moment ist es so, dass ich mir wirklich nichts Schöneres vorstellen kann. Ich finde, die Tatsache mit der Stimme zu arbeiten, ist etwas, was mir immer riesig Spaß gemacht hat. Und das ist etwas, das ich habe so viel Kassetten gehört früher, ne? So 3 Fragezeichen, 5 Freunde, dann Hörbücher, Hörspiele, hör jetzt zum Beispiel leidenschaftlich Podcast, also This American Life zum Beispiel, so ein geiler Podcast, die Serial gemacht haben. Du hörst natürlich auch gerne die Synchronsprecher-Interviews. Die Synchronsprecher-Interviews, jede Folge, und ich höre sie mir, ich kann mich nicht satt hören. Also es ist wirklich, ich höre mir die Folgen so oft hintereinander an. Ja, das will ich so hoffen. Wie Brückner. Und ich war auch so enttäuscht, als ich dir heute sagen wollte, wie toll ich das finde, dass du eigentlich auch völlig uninteressiert warst und einfach nur meintest, ich weiß. Ja. Ich weiß, es ist einfach geil. Ich weiß. Bin so gar nicht auf dich eingegangen, weil ich habe mir so, das ist dasselbe wie bei Christian Brückner, weißt du, wie mit dir und Christian Brückner. Ich dachte so, Henning Nören, geile Rolle, geiler Typ, so, ne? Ja. Und dann spreche ich so mit ihm und denke so, was ist so lasch, so, weißt du, so. Lasch. Hat nichts zu sagen. Das höre ich immer wieder. Ja. Einfach hat nichts zu sagen und ist einfach, wahrscheinlich hat er sich das auch gedacht und dachte, what the fuck? Ich bin einfach enttäuscht, hat er gedacht. Ich sage mir, also so diese Sachen, die ich halt selber gerne höre, da jetzt selber mitmachen zu können, ist wirklich unvorstellbar, weil 5 Freunde, das war das Erste, was ich so richtig als Kind irgendwie so bewusst gehört habe. Und jetzt habe ich vor Monaten, war ich da selber und habe bei den 5 Freunden mitgesprochen. Und das war für mich so Heike-Dine Körting, die das ja nun seit Jahrzehnten macht, zu treffen und zu sehen, mit welcher Leidenschaft und Akribie die Sachen aufnimmt und in dem Studio zu sein und vielleicht jetzt für Leute das zu sein oder denen das zu geben, was es mir früher gegeben hat, das ist so krass. Oder dieser Otto-Film, Sieben Zwerge, den wir gemacht haben, Otto zu treffen. Auch so ein jemand, den so aus meiner Kindheit einfach, wow, Otto, so. Ja, mit dem auf einmal zusammenzuarbeiten. Also, dass mir das meine Stimme ermöglicht, ist tierisch. Christian Brückner zu treffen. Tierisch. Also, naja. Aber weißt du, das ist einfach, das ist so ein Privileg. Und jeden Tag in verschiedenste Rollen zu schlüpfen. Ich habe hier auf dem Schreibtisch liegt das nächste Hörspiel, was ich mache nächste Woche. Das heißt auch rumzufahren und Lesungen zu geben. Und das ist einfach tierisch. Und das ist ja nur der Bereich, was Stimme angeht. Dann natürlich zu drehen. Dann, also, das ist ein so vielseitiger und schöner Beruf. Das habe ich mir so wirklich überhaupt nicht ausgemalt. Das hätte ich nicht gedacht, als ich angefangen habe, damals an diese Aufnahmeprüfung zu gehen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal an so einer Bandbreite arbeiten kann und darf. Und dafür dann auch noch bezahlt werde. Ist schon schön. Was machst du denn dann neben deinem Beruf am liebsten? Ich mache viel Musik. Also das benutze ich dann tatsächlich auch schon wieder beruflich. Aber ich mache viel, spiel mehrere Instrumente, Gitarre, habe mal Geige gelernt. Also gerne alles mit Musik. Ich gucke gerne auf Konzerte. In Berlin haben wir nun mal die Philharmonie, wo du wahnsinnig tolle Symphonien erleben kannst. Das ist einfach Wahnsinn. Also die Berliner Philharmoniker ist einfach tierisch. Also das mache ich gerne. Habe jetzt gerade das Surfen entdeckt. Surfen und Kitesurfen. Also Hauptsache dann mal raus. Weißt du, wenn du den ganzen Tag im dunklen Studio stehst, alles irgendwie draußen, Aktivitäten sind einfach richtig gut. Das kann ich mir vorstellen. Wirklich, also alles mit Bewegung Also ich mache noch keine so richtig gute Figur auf dem Surfbrett, aber es wird schon. Es wird. Okay. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Was hast du auf Lager, Sensei? Ja, genau. Was soll ich da sagen? Du musst die Wahrheit in dir selber finden. Gehe den Weg. Was würde ich dem auf den Weg geben? Ich würde sagen, probier's. Ich kann gar nichts anderes sagen. Wenn du Bock drauf hast, probier's. Versuch. Aber am besten, ich meine, wenn du nur synchron machen willst, macht es natürlich keinen Sinn, Schauspiel zu studieren. Aber ich glaube daran, dass jede Ausbildung irgendwie, dass es gut ist, wenn du irgendwie irgendeine Form der Ausbildung hast, weil es einfach immer bereichert und es einfach nicht schaden kann, weil du eine große Bandbreite dann hast und einfach auch spielen kannst. Aber ansonsten würde ich einfach sagen, mach's, probier's, bewirb dich, nimm Sachen auf. Ich meine, Equipment kostet heute auch nicht mehr so viel. Probier's, bewirb dich bei Studios. Wenn man in einer kleineren Stadt wohnt, gibt's bestimmt irgendwo auch ein kleineres Studio, die sich auch Zeit nehmen, Leute so ein bisschen anzulernen. Das hast du in den großen Städten eben oft nicht so. Also ich bin sehr froh, dass ich nicht in Berlin angefangen habe zu sprechen. Ich glaube, das hätte mich total überfordert. Ich glaube, dann hätte ich das auch nicht gemacht. Weil du brauchst halt jemanden, der sich Zeit nimmt, dich da echt in diese Materie ranzuführen. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Deiner deutschen Fangemeinde? Meiner deutschen Fangemeinde, ja. Vor allem der Naruto-Fangemeinde. Ja, sicherlich. Stimmt. Den kann ich nur sagen, freut euch auf alles, was wir machen. Ich bin total dankbar für euren Support. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr das so angenommen habt und freue mich über die Kommentare und die Nachrichten und versuche wirklich ein ehrwürdiger Nachfolger zu sein und euch ein guter Naruto zu sein und hoffe, dass ihr mit den neuen Folgen wirklich so viel Spaß habt. Vielleicht sogar noch mehr Spaß als vorher. Aber mindestens genauso viel. Dann bin ich happy. Ja, Henning, damit wären wir auch schon am Ende angelangt. Und ich hoffe, euch hat's auch gefallen da draußen, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Es dürfte jetzt die längste Ausgabe sein, damit neuer Rekordhalter Henning Nören. Yes! Yes, yes, das war mein einziges Ziel. Genau. Bam. Deswegen hat er so viel euch erzählt. Ja, Tobias wird sich ärgern. Den rufe ich gleich an. Der wird sich ärgern. Ich habe ihn vom Thron gestoßen. War er auf Platz 1? Es war Ozan bisher. Oh! Ja, mit Ozan war ich essen. Dann rufe ich Ozan an. Der wird sich auch ärgern. Okay. Yes. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder uns am besten einen Daumen nach oben da. Und schreibt natürlich auch wieder viele Kommentare. Wie gefällt euch denn die Naruto-Synchro? Wie macht Henning seinen Job nach eurer Meinung? Und naja, alles andere, was ihr noch auf dem Herzen habt, haut alles in die Tasten. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss.